Ich hätte ein wenig besser zu dir sein können, singt er, und das ist das Letzte, was mir durch den Kopf gegangen ist. Tom Paxton hat dieses Lied geschrieben in den 60ern. Tom Paxton hat ein bisschen was mit Country zu tun gehabt, war aber eigentlich Folky. Und der, der diesen Song eben gesungen hat, der heißt David Roth oder David Roth, er muss deutsche Vorfahren haben, lebt in den USA, hat bei einer kleinen Schallplattenfirma im Norden der Republik, also dieser Republik, eine CD gemacht, die heißt More Pearls, und der singt ausschließlich Lieder von anderen. Ganz erstaunlich, kein Country at all. Songs von James Taylor, von Gordon Lightfoot, von Jackson Browne und Tom Paxton, sagte ich, Ralph McTell, Phil Oakes, Carole King und Pete Seeger. Where have all the flowers gone? Also, wo sind alle Blumen hin? Und er bringt es sogar fertig, dieser David Roth, den Bob Dylan-Song zu singen, Blowing in the Wind. Wir hörten Last Thing on My Mind. Einen Song haben wir noch für heute Abend, und das ist noch einmal Alan Jackson, Anywhere on Earth You Are. Das war's dann. Bis die Tage. Das war der Soundcheck mit Country und Western. Am Mikrofon war Knut Benzner. Tschüss.